Ein sprechendes Huhn und ein tiefgefrorenes spielen in Esther Dischereits Hörspiel kleine, aber nicht unbedeutende Rollen. Leicht absurde Züge entwickelt das erste Treffen der Erzählerin mit Mr. Bow in einem Café. Mit Tempo schlittern wir in die Geschichte, die Beatrix Ackers mit Gudrun Gabriel und Rudolf Wessely in den Hauptrollen meisterhaft inszeniert hat. Ruckedigu, ich glaub, ich fall vom Schuh. Rucke die Eier weg, schnell, ich lauf jetzt weg. Das wirst du mir nicht glauben, mich interessiert das alles nicht. Bin eben Mensch, das geht doch, oder? Bitte sehr. Einmal vor einer Zeit, da war ich Tier, zur Schlachtung vorgesehen. Aber das ist zum Glück doch nicht geschehen, trotz aller Versuche in der Zeit. Bin nicht Vergangenheit, nicht. Hast du gehört? Hab überlebt und dann bleib ich der Mann. Und suche seitdem nach der Luft, die mir das Atmen möglich macht. Zugegeben, sie wird dünn. Ich bleibe Mann. Also dann. Ein Huhn für Mr. Bow. Hörspiel von Esther Dischereit. Sie wissen, warum ich anrufe? Ich werde es erfahren. Wissen Sie, wer ich bin? Sehen Sie, ich bin schon alt, aber das weiß ich. Können wir uns heute sehen? Nein, heute mache ich Aufgaben. Oh, wie gut. Oh, wie heiß. Hühnersuppe mit Reis. Regen Sie sich nicht auf, ich bin noch zu Hause. Nicht bei Ihnen vor der Tür. Kommen Sie übermorgen. Ja, ein merkwürdig infantiles Wort. Aufgaben. Ich hätte ihn wohl nach seinen Aufgaben fragen sollen. Habe ich nicht gemacht. Ich weiß ja nicht, wie er aussieht. Ich suche mir jetzt einen Herrn aus, einen Herrn, den werde ich für ihn ansehen. Wie soll ich das sonst machen? Aber dieser da, der isst und schlürft und isst und guckt nicht einmal hoch. Der da gefällt mir nicht. Mit diesem gelben Pullover. Das kann er nicht sein, das glaube ich nicht. Ich meine, der Stimme nach zu urteilen, kann er keinen gelben Pullover anhaben. Und überhaupt, ich finde, der ist zu dick im Gesicht und zu ignorant mit den Augen. Ich müsste jetzt erkennen können, ob der nach Geist aussieht. Die sehen aber alle nicht nach Geist aus. Sieh mal, da habe ich doch recht gehabt. Jetzt ist er da. Das muss er sein. Das ist er. Auf jeden Fall. Und... Guten Tag. Das ist doch schön, dass wir uns gleich erkannt haben. Ja. Ich werde mir Streichhölzer holen. Bleiben Sie sitzen. Seltsames Café. Hier sollen die 68er zwischen den Stuhlritzen kleben. Aber es ist anders. Stattdessen nimmt da, wo der Kral gesessen hat, eine dicke Frau Platz. Mit Handketten um den Arm und rotglänzendem Mund in dem breiten Melitta-Gesicht. Und einem Jäckchen, das aussieht wie Bleile und bestimmt nie kaputt geht. Und wo bei Feinwaschmittel die Farbe erhalten bleibt und das keine Ribbeln zieht. Erzählen Sie. Ich bin nicht deshalb hergekommen. Er hat gesehen, dass ich die Streichhölzer im Päckchen festgeklemmt hatte. Warum nickt er jetzt? Er kennt mich doch gar nicht, oder? Er redet mit mir, als würden wir immer schon täglich miteinander sprechen, sagen wir gegen 19 Uhr. Und wären nur kurz unterbrochen worden. Ich bin ihm nie begegnet, nirgendwo. Nicht in Breslau, nicht in Frankfurt und nicht auf der Straße vor der Synagoge, die er nie betritt. Nirgendwo. Ich möchte Sie bestimmt nicht vertreiben. Ja? Mein Gott, jetzt beugt sich dieser rote Mund noch herüber. Aber könnte ich vielleicht, ich weiß, es ist albern, aber ich sitze immer, Sie wissen schon, ich meine... Keine Ursache. Bitte bleiben Sie doch. Sie bleiben und ich komme einfach dazu. Das fehlte mir noch. Ich sehe ihn an. Er weiß, dass wir jetzt keine deutsche Frau an unserem Tisch gebrauchen können. Wir haben etwas vor zusammen. Das kann man mit Deutschen nicht bereden, was wir bereden werden. Ich weiß es. Ich habe es gewusst. Ich wusste es immer. Und er? Ich gucke ihn an. Er weiß es auch. Natürlich weiß er es auch. Würde er sagen, Deutsch? Ich würde das gar nicht so sagen, aber es gibt kein Wort für diesen Zustand des Deutschseins, mit dem wir nicht miteinander deutsch sind. Meine Dame, keine Ursache. Wir ziehen einfach um und tauschen die Tische. Nein, es macht keine Umstände. Sie wussten, was ich denke? Er hat sich umgeschaut. Instinktiv hat er sich umgeschaut. Ich habe mich auch umgeschaut. Und hier hätten wir besser sprechen können. Die Tische stehen ziemlich nah aneinander. Er hat den Platz ausgesucht. Ich wusste nicht, wie die Tische hier stehen. Bevor er kam, habe ich mir eine Bratwurst von gegenüber gekauft. Der Saft tropfte durch die Finger. Irgendwie geriet ich in Eile. Ich wollte nicht, dass er mich mit vollem Mund antrifft, mit dieser Wurst. Auf einmal wollte ich nicht, dass ich ihm mit dieser Wurst in der Hand guten Tag sagen müsste. Ich habe ziemlich geschlungen, konnte nicht wissen, ob er vorbeikommt. Ich meine, ich wusste ja nicht, wie er und wer er, aber ich habe sie mir eben so kurz davor gekauft. Und jetzt stecken noch kleine Fitzelchen von dieser Wurst zwischen den Zähnen. Mit der Zunge schiebe ich sie hin und her. Ich habe immer geschaut, dass ich die Uhrzeit nicht verpasse. Fangen wir an, nicht wahr? Womit fangen wir an? Merkwürdigerweise bin ich bei Treffen mit älteren Herren aufgeregt. Nicht, dass ich das häufiger mache, aber es passiert. Es passiert einfach. Dieses merkwürdige Interesse an älteren Männern. Wahrscheinlich wegen meines eklatanten Vatermangels. Ich bin da aufgeregt wie eine junge Braut. Mich machen diese alten, zittrigen Hände nervös. Diese etwas stumpfen, in die Ferne, manchmal abschweifenden Blicke. Es ist wie ein Ausflug ins Kaiserreich oder in die Ewigkeit oder ins Unendliche oder in die Güte. Ich unterstelle, dass es in diesen zittrigen Händen Güte gibt. Ja. Naja, jeder hat sein Ding laufen. Ich habe das Ding mit den alten Männern. Ich gebe ihm Zeit, ja, ich gebe ihm Zeit, damit er nicht zeigen muss, wie schwer ihm das Atmen fällt. Das ist ja übrigens die Schwierigkeit. Das zittrige Alte und das Deutsche und die Güte zusammenzubringen. Ich meine das Deutsche als Ort, wo ich eben wohne. Habe ich mir ja nicht ausgesucht, dass ich hier wohne. Warum bewegt sie das so? Sie nicht? Nein. Ich habe mit diesen Dingen abgeschlossen vor langer Zeit. Der Arme meint, dass es ginge. Ihn bewegt es doch, oder? Trifft er sich nicht mit einer wildfremden Person wie mir? Wegen nichts? Weil ihn nichts bewegt? Er hat gesagt, erzählen Sie. Und ich erzähle. Irgendwas. Ich erzähle. Manche Dinge lasse ich auch weg. Zum Beispiel die Geschichte von der Frau, die geschrieben hat, dass ihr Vater im Hühnerstall ein KZ baut. Tag für Tag. Auf jeden Fall erschien die Geschichte im New Yorker und war wirklich gut. Jetzt sagt er was. Achtung, er sagt was. Die Deutschen sind unerträglich. Ich nicke. Den Philosemitismus meine ich. Was meinen Sie genau? Die Offenheit kann man auch nicht mögen, oder ich meine... Wenn Sie sagen, ich solle mich nicht so haben, Sie waren schließlich bei Stalingrad auch nicht dabei, sondern eben die Eltern. Aha, Stalingrad und Auschwitz. Da sind wir wieder gleich im Leiden, oder? Ich sehe den schneebedeckten Soldaten mit hinkendem Fuß auf dem Rückzug. Und dann sehe ich Hans mit dem kahlgeschorenen Kopf und dem Drahtverhau. Und dann sehe ich nichts. Und soll nicht geschmacklos sein. Nicht. Dieses ganze bigotte Theater um das Denkmal. Ich bin anderer Meinung. Wenn ich schon nicht mit durfte nach Stalingrad, möchte ich jetzt ein großes Denkmal. Nicht klein, groß. Warum denn nicht groß? Warum denn nicht? Da fällt mir die Geschichte ein, wie zwei nach New York fahren, damit sie einen echten Bagelshop kennenlernen. Nicht hier, diese Sachen für die Touristen. Drinnen, an diesen Plätzen und in diesen Läden, gibt es so eine 150-prozentige Jiddischkeit, dass ich nicht mehr mithalten kann. Ich telefoniere manchmal mit einer alten Freundin. Sie ist eine echt Untergetauchte, also wirklich kein Zweifel an ihrer jüdischen Reinheit. Und unsere Gespräche enden immer damit, dass sie mir erzählt, wie viel Leberwurst sie auf die Matze getan hat. Ich senke dann den Kopf vor diesen Plätzen hier und erhole mich bei ihr. Die Christen sagen mir, wie ich die Religion und die Kultur bitte verstehen soll. Sie üben gewissermaßen für mich und übersetzen mir einiges. Da fühle ich mich so ein bisschen defizitär immer. Das ist nicht schön. Also fahre ich nach New York in das beste koschere Restaurant am Broadway, damit ich nicht auffalle. Nicht so, jedenfalls. Ich verschweige, dass ich an den Broadway gefahren bin, um ein jüdisches Theaterstück zu sehen. und dass ich eine astronomische Summe bezahlt habe, nur um da bei einer Rosenkranz oder wie die heißt, reinzukommen. Und das war so blöd und dumm, dass ich nach der Pause gegangen bin. Vollkommen blöde Schwenke. Da ist mir die ganze Jüdischkeit abhanden gekommen und ich ging raus. Was ist denn mit Ihren beiden Freunden am Broadway? Ja, gleich erzähle ich weiter. Also, wie die Freunde am Broadway herumstolzieren und sich Einkaufstüten mit der Aufschrift Broadway besorgen, indem sie am Broadway ein Deo kaufen, fällt mir eine andere Geschichte ein. Die von Lea, als sie heiratet. Kennen Sie die? Ja, warum erzählen Sie nicht die Broadway-Geschichte zuerst? Ich meine, die war doch immerhin schon so weit, dass... Ja, aber die andere Geschichte ist deutsch und deutsch und jüdisch. Das finden Sie sonst nicht. Das ist wirklich einmalig, glauben Sie mir. Möchten Sie noch einen Cappuccino, ja? Bitte, ich möchte gerne, dass Sie noch einen Cappuccino bestellen. Nein, Sie trinken einen Tee, Fräulein. Noch einen Tee, bitte. Sie handelt von einem Juden aus Aserbaidschan und einer Jüdin aus Ungarn, die natürlich in Deutschland leben. Alle leben doch in Deutschland, sagt der Innenminister. Und ich finde auch, dass alle in Deutschland leben, zumindest ich selber. Jedenfalls, der heiratet sie. Und ich habe immer Schwierigkeiten, ob das denn jetzt Ostjuden sind oder Westjuden, weil die dazwischen 40 Jahre in Frankreich waren, jedenfalls die Eltern, und die Kinder die Hälfte der Zeit. Und es geht so und so hin und her, und sie heiraten und haben eine lange Tafel vorbereitet im Gemeindesaal für ihre Freunde. Und die Russen kommen rein und essen alles auf. Drecks Russen, sagt der Papa, haben die Hochzeit meines Sohnes kaputt gemacht. Sagt der Sohn, Papa, reg dich nicht auf. Woher sollen Sie wissen, dass ich es ernst meine? Ich meine, ich lebe mit Sylvie, seit ich denken kann. Und nun können wir den Mohel holen. Ja, aber Sie haben gedacht, das Brautpaar kommt heute nicht, als Sie uns sahen. Glaubst du wirklich, Sie haben gedacht, wir sind es? Das kann doch wohl nicht sein. Ich glaub's ja selbst nicht. Oder glaube ich's selbst? Und 1920 oder 21 oder 22 haben Sie bestimmt auch alles aufgegessen, oder? Nun, ist es nicht wie 1920, wie ist es dann? Vielleicht sind wir gar keine Juden, oder die? Jedenfalls kann man daran eigentlich sehen, dass sie es sind. Denn damals war es bestimmt genauso. Und dann kommt die Geschichte mit dem Hund, der hieß Gypsy. Erzählen Sie erst die Geschichte mit der Hochzeit zu Ende. Hab ich doch. Nein, jetzt erzähle ich die Geschichte von dem Hund, der Gypsy hieß. Hatte also ein Mann einen Hund, den nannte er Gypsy. Der Mann war ein freundlicher Mann und war fürsorglich zu dem Hund und nannte ihn Gypsy. Wie macht der Hund? Wie geht der Hund? Wie... Ach, ich habe ganz vergessen zu fragen, wie es gewesen wäre, wenn er ihn Judenhund genannt hätte. Das ist doch seltsam. Er hat ihn nicht Judenhund genannt. Nun ja, war ja doch selbst ein Jude. Erzählen Sie die Geschichte vom Broadway zu Ende. Ich finde es rührend, wie Sie sich engagieren, nicht? Machen Sie. Ich erzähle Ihnen dann eine andere Geschichte. Nein, zögern Sie nicht. Deshalb treffen wir uns doch. Wir lernen uns kennen, nicht? Wir lernen uns kennen. Es ist schon merkwürdig, wie wir uns hier begegnen. Wir sind ja beide gewissermaßen aus Vorzeiten, auch wenn Sie noch so jung sind. Sie erzählen wie von einem anderen Kosmos. Ich habe schon lange keine Juden mehr getroffen, oder wenn ich es habe, habe ich mit Juden keine jüdischen Gespräche geführt. Warum nicht? Warum sollte ich? Es hat mich nicht interessiert. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, damit abzuschließen. Mitte der 50er bestimmt habe ich das beschlossen. Ich beschäftige mich nicht. Ich wusste nicht, dass es mich so umtreiben würde, als ich sie das erste Mal sah. Erst muss ich die Geschichte von Leas Hochzeit erzählen, ja? Das ist wieder eine andere Sache. Lea lebt seit Jahren einem Mann mit Namen Arne. Lebt in einer WG, wie das alle damals taten, lebt in der WG mit Arne und einem Dritten, der Aaron heißt. Der Aaron ist Krankenpfleger und der beste Freund von Arne, der zweitbeste, genauer gesagt. Denn Aaron hat einen allerbesten Freund, mit dem schläft er und sonst was genau. Aber der lebt 3 ICE-Stunden entfernt. Und so ersetzen sich die 3 ihre unegalen Geschwister und den ICE-Stunden entfernten Freund. Und wie das so ist, ist Aaron ein Jude. Was Wunder bei dem Namen. Ich habe jetzt nicht behauptet, dass er Siegfried geheißen hat, obwohl das auch gut hätte sein können. Schließlich hießen alle eine Zeit lang Siegfried. Mein eigener Großvater war wenigstens ein Berthold. Dieser hebräische Namensfimmel, der kam erst später, viel später, mit der israelischen Staatsgründung, wenn ich nicht irre. Und mit den evangelischen Pfarrerssöhnen und Töchtern. Ja, ja, ich weiß. Also, Aaron ist eben recht schwul und auch jüdisch. Und Lea ist nicht schwul und jüdisch und lebt eben mit Arne. Und die können sich alle recht gut leiden. Und Arne ist natürlich nicht Jude. Und vom Schwulsein weiß er zumindest noch nichts. Jedenfalls kommen die Dinge, wie sie kommen. Leas Vater ist alt und krank und es sieht nicht so ganz gut mit ihm aus. Nicht. Und was wünscht sich so ein alter Vater? Er wünscht sich, dass seine Kinder versorgt sind und will, dass sein Leerle heiratet. Und was macht Leerle? Es kann nicht Nein sagen, natürlich. Sie muss heiraten. Und kann sie heiraten einen Goy? Nein, kann sie natürlich nicht. Und sie muss heiraten den Aaron. Und der Aaron ist so gütig und stimmt zu. Das war vor 13 Jahren, könnt ihr euch das vorstellen, mitten in Berlin. Sie bestellen ihren Baldachin, eine schöne Feier wird ausgerichtet. Sie hat ein wunderschönes Kleid an und Ari erst. Sieht aus, als sei er ganz toll glücklich. Ich unterbreche mal ganz kurz, ja? Natürlich, keine Ursache. Sie ist reizend und schlau. Eine interessante Person. Hoffentlich bleibt sie nicht bei diesem Thema. Wäre schade. Vielleicht soll ich mich auch beschäftigen. Nein, eigentlich wirklich nicht. Nur so senil bin ich nun auch wieder nicht. Schön, Sie sind wieder da. Also, wenn ich Ihnen mit dem Faden wieder helfen darf, diese Sache mit dem Aaron... Danke, ich weiß schon. Hat einen Anzug an. So fein haben wir ihn noch nie gesehen. Und die Mädchen, die Freundinnen von Leerle, kommen in kurzen Cocktailkleidern und Blumensträußen in den Händen. Es spielt einer auf, den haben sie extra engagiert. Der Araber spielt immer, wenn es irgendwo um Klezmer geht. Und warum spielt er da? Weil er hat es in der Seele, wie er sagt. Während der deutsche Klarinettist hat einen Scheißdreck. Der hat die Tonleiter, sonst nichts. Jedenfalls haben sie sich nach der Hochzeit so zerstritten, dass sie nicht mehr zusammen aufgetreten sind. Eben weil Yusuf die Sache mit der Seele seiner benachbarten Landschaften gesagt hat. Und die Hochebene des Bekaa-Tals hat doch der Klarinettist nie gesehen. Und wenn er 100-mal hinfährt nach Jericho und probiert, ob der jüdische Gott ihn hört, das würde auch nichts nützen. Da hat sich der Klarinettist geärgert. Denn eigentlich fühlt er sich zuständiger, wegen des Wiedergutmachungsmonopols. Jedenfalls auf Klezmer. Das war also die Sache mit der Hochzeit und warum sich das Duo so zerstritten hat. Das ging bis dahin, dass Yusuf die fantastische jüdische Küche leugnete und gesagt hatte, außer den arabischen Falafel sei eigentlich das koschere Zeug im Großen und Ganzen ungenießbar. Das hat der Deutsche dann für eine antizionistische und judenfeindliche Bemerkung angesehen. Und die beiden jedenfalls haben sich getrennt, sodass keiner mehr mit diesem Original-Klezmer auftreten konnte. Schade eigentlich, nicht? Ja, die Geschichte ist gut. Schön, aber wollen Sie mich gar nicht zu Wort kommen lassen? So sind Sie. Undankbar. Ich erzähle und erzähle. Ich erzähle mir die Seele aus dem Hals, weil er nicht sprechen will. Und er sagt zu mir, warum redest du so viel? Doch, bitte. Ich erzähle Ihnen. Hören Sie gut zu. Sie werden es nicht glauben. Warum soll ich es nicht glauben? Es waren einmal 6 Kinder, von denen ist der eine in Theresienstadt umgekommen. Konnte nicht mehr, wollte nicht mehr. Gut. Verstehst du? Der andere ist nach Lateinamerika gegangen und kein Mensch weiß, ob es ihn gibt und wo und wer. Nie mehr irgendwas gehört. Und dann gab es da noch die Minna, die war besonders ängstlich. Eine Ökonomin. Die kriegt eines Tages eine Vorladung vom Arbeitsamt, sie soll hinkommen, es gibt eine neue Verfügung. In Hamburg war das, in Hamburg. Und Minna geht hin, Minna lebt da, in ihrer Wohnung, in dem Haus, in dem sie immer gelebt hat. Der Mann auf der Arbeitsvermittlung sagt, sie haben ein J auf ihrer Akte. Es gibt eine neue Verfügung, dass alle Akten mit dem J drauf zentral abgegeben werden sollen. Da werden auch die Arbeitseinsätze geregelt und so weiter. Ich gebe Ihnen jetzt Ihre Akte, damit gehen Sie auf das zentrale Amt und geben das ab. Und wie gesagt, wenn Sie die Akte verlieren, werden Sie gar nichts bekommen. Keine Einsätze, Vermittlung oder sonst was, verstehen Sie? Minna versteht gar nichts, nimmt ihre Akte und geht. Kommt der Onkel, hört die Geschichte an und reißt die Akte in 1000 Stückchen und spült sie im Klo herunter. Das wollte ich Ihnen erzählen, das gab es also auch. Und niemand hat je etwas von Minna gewollt und sie hat gelebt und ist dann hinterher einmal zu den Beamten hingegangen. Tja, das tröstet sie bestimmt. Wieso soll es mich trösten? Hatte ich gesagt, dass ich Trost brauche? Wie er dünn aussieht und zerbrechlich. Ich halte still, ganz still und sitze nur da und gucke. Geht Ihnen das jetzt zu weit? Verstehen Sie mich? Ich lade Sie zu einem Cappuccino ein. Sie wollen keinen? Ich lade Sie trotzdem ein, weil ich Sie einladen möchte. Verstehen Sie? Ich möchte Sie einladen. Und Männer kann man maximal zu einem Cappuccino einladen. Leider. Nein, hören Sie auf, mich trösten zu wollen. Ich bin nicht krank. Mental gesehen natürlich. Körperlich schon. Aber da können Sie ja nichts tun. Ich habe da noch eine andere Geschichte. Ich treffe Giselle Freund. Die hat Kaffee getrunken mit Walter Benjamin. Giselle Freund steht auf. Ich habe Giselle gesehen. Giselle mit Benjamin, dem zu Tode Gehetzten, begraben bei Porbou. Sowieso habe ich geglaubt, sie wäre schon tot. Merkwürdig, wie man so denkt, dass die Juden schon tot sind. Und erzähle das meinem Nachbarn. Den habe ich gern, sehr gern. Und erzähle dem alten Nachbarn, dem goyischen Nachbarn natürlich, ein gebildeter Mann. Und er sagt, tja, die haben schon was, die alten Leute. Vor kurzem traf ich eine Gruppe älterer Männer und es stellte sich heraus, die hatten persönlich im Führerhauptquartier Dienst getan. Ich bin abgekommen. Wollte ich Ihnen das erzählen? Was wollen Sie mir erzählen? Wollen Sie mir weiter darüber erzählen, dass ein Beamter Ihre Tante, ich sage jetzt einfach mal, ich würde es glauben, dass es Ihre Tante war, gerettet hat. Und Sie selbst hat auch jemand gerettet? Oder Sie haben sich selbst gerettet und es gibt nichts zu erzählen? Und Sie leiden auch nicht daran, dass Sie noch leben, nicht? Nein, würden Sie sagen. Warum soll ich an sowas leiden? Eigentlich nichts. Ich treffe Sie gerne. Ich treffe immer gerne kluge Leute, die was können. Erzählen Sie. Und die Geschichte am Broadway ist noch nicht fertig. Die Geschichte mit New York, verstehen Sie? Es gibt doch gar keinen Grund. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, mich nicht mehr um diese Dinge zu kümmern. Ich habe schon gesagt, der Philosemitismus ist das Ekelhafteste. Finden Sie nicht? Diese Heuchelei. Und dann laufen Sie immer derart eklatant dummdreisten Figuren hinterher. Ich werde ihn nicht fragen, ob er schon mal an ein Altersheim gedacht hat. Und ob ein jüdisches dann gar nicht in Frage kommt. Bei den anderen hat er die SS auf dem Zimmer oder so ähnlich. Sie haben einen interessanten Ring am Finger. Ich habe keinen Ring am Finger. Ich trage niemals Ringe. Doch, heute. Sie haben recht, heute habe ich einen Ring am Finger. Oder ich hätte einen Ring am Finger tragen können. Es ist der Ring, den ich niemals auf einen Finger ziehen würde. Geschenk von Albert Speer an seinen Verleger. Und mitten im Gespräch begann er an dem Ring zu drehen. Wagner und die ganze Nibelungensage drehten sich dann zu ihm herein und sagten ihm, er soll einen Schluck aus der Sammeltasse nehmen. In einem taktlosen Augenblick schenkte er ihn mir. Er schenkte mir den Ring, damit ich ihm verzeihe. Verzeihe? Ich glaube, ich habe dieses Stück angezogen, damit Sie mir sagen, was ich mit der Hitler-Devotionalie machen soll. Jewish Claims Conference. Ach, diese Verbrecher. Ich kenne keine besseren Verbrecher. Geben Sie ihn dahin oder in eine Stiftung. Wenn Sie meinen. Die Deutschen sind unerträglich. Ich weiß. Ich werde Ihnen auch eine Geschichte erzählen. Ich habe ja gewissermaßen einen zweiten Beruf mittlerweile. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich bin nämlich Zeitzeuge geworden. Das Berufsbild hat sich aus einer Deckungslücke gewissermaßen ergeben. Im Grunde hätte das ja jeder sein können. Da aber die meisten Deutschen schweigen und waren offenbar während des NS woanders, das sag ich immer, ich war hier in Leipzig und später in Berlin und dann in Frankfurt. Ich gebe da alle Orte an. Und weil ich doch auf diese Weise einmal in Hohenschönhausen gestrandet bin, bis ich da weg musste... Was haben Sie da gemacht? Ich war Redakteur. Sagen Sie jetzt bitte nicht Weltbühne. Nein, die waren natürlich schon verboten. Nein, ich war ein Redakteur. Die Leute lasen meine Glossen. bis die Nazis sich die Sache mit den Juden einfallen ließen, der ich ja nun bis dato nicht gewesen war. Aber darum ging es ja nicht, da war ich eben Jude. Sie wollten kein Jude sein? Ich bin immer noch keiner. Wenn Sie meinen? Sie verstehen das vielleicht nicht. Ich war eigentlich dermaßen jüdisch, dass ich gar nicht jüdisch sein konnte. Vielleicht so wie Heinrich Heine keiner war, verstehen Sie das? Das ist aber auch nicht so wichtig. Also warten Sie, ich erzähle die Geschichte weiter. Also gehe ich nach Hohenschönhausen. Ich hasse ja diese Gedenkgeschichten, ist alles sehr verlogen, aber ich war doch neugierig, weil ich mich eines Teils doch auch an dem Ort recht wohlgefühlt hatte, bis... Naja, lassen wir das. Was? Die Leute hörten von einem Tag auf den anderen auf, mich zu grüßen. Das war unangenehm. Jedenfalls haben die mich gefragt, ob ich dazukommen würde, wenn sie da an einer kleinen Synagoge einen Gedenkstein wieder errichten. Nun ja, Synagogen sind ja nichts für mich, aber wie gesagt, ich ging dann hin. Und ich bin überhaupt nur hingegangen, weil diese Frau, die sich damit beschäftigt hat, die mag ich sehr, die hat schon früher, das hat natürlich nichts mit der Synagoge zu tun. Ich meine, die mag ich persönlich sehr gerne. Jedenfalls gehe ich hin. Und vorher hat sie mit mir telefoniert. Sie will da ein Gesteck hinlegen und was sie draufschreiben soll auf die Schleife. Und ich rede hin und her mit ihr, weil da ja so wenig Platz ist auf der Schleife. Ja, und wie ich sie dann dastehen sehe, sage ich, wo ist denn ihr Gesteck und die Schleife und der Text? Ja, sie fand das dann auch merkwürdig, denn sie hatte dem Laden genaue Anweisung gegeben, ganz genau und rechtzeitig, sagte sie. Und nichts ist da. Nichts, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das nicht, sagt sie so. Und sie ist ganz unruhig. In 7 Minuten soll die Zeremonie, das sollte denn ja auch ein ritueller Akt werden, losgehen. Und sie springt in ihr Auto und rast los zu dem Laden. Die sagen mir dann, sie hätten den Auftrag ausgeführt. Sie hätten das Gesteck ausgeliefert, wie bestellt. Für uns ist das erledigt. Und wollen Sie gleich bezahlen, sagten sie noch. Das kommt dann meiner Bekannten recht merkwürdig vor und schließlich und endlich kommt sie auf die Idee, sich dorthin fahren zu lassen, weil an der Synagoge ist es ja nicht. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, wie Sie als Zeitzeuge arbeiten. Ich habe auch übertrieben, es war mein einziger Auftritt. Ich eigne mich nicht dazu. Ich habe es auch abgelehnt, mich an der Zeitzeugenbörse, kennen Sie dieses makabre Wort, einschreiben zu lassen. Eigentlich kommen doch Millionen in Frage, nicht? Ein ganzes Volk in der Zeitzeugenbörse. Und ich, nur ich und noch ein paar sollen dann da eingeschrieben sein? Nein, kommt nicht in Frage. Ich bin vollkommen atheistisch, wissen Sie? Ich halte das seit der Aufklärung für vollkommene Nonsens und werde mich doch nicht von den Nazis und ihren Kindern zum Juden machen lassen. Habe ich mich jetzt zu einem Juden machen lassen, oder was? Ich meine, das ist doch jetzt 60 Jahre danach. Er hatte doch keinen Zweifel. Er wusste doch, wer er war. Da braucht er nichts ablegen oder bekennen oder was. Ich muss doch Jude sein. Ich muss doch, oder? Ich meine, ich übe. Ich übe es eben. Ich bin niemals zu einem anderen Juden gegangen, wie man zu seinem Nachbarn geht. Immer war es mir klar, es ist ein Jude. Warum? Warum? Weil es einfach keine gibt. Es ist was Besonderes, einen zu treffen, mit dem man vielleicht einen Nebelfaden gemeinsam hat. Aber immerhin den Nebelfaden. Er hat genug gehabt von sich und seinem Juden. Er hat Juden gesprochen und Zeitung gelesen und mit einem korrespondiert und es hat ein anderer geantwortet. Und der Dritte brachte ihm den fertigen Anzug nach Hause oder was. Und der Vierte kam ihm blöd. Und ich? Und mir fehlt sogar der jüdische Mann für Freitagabend, dem ich sagen könnte... Lassen wir das. Was soll das? Ich bewege die Lippen tonlos in der Synagoge und er braucht in keine zu gehen. Natürlich nicht. Er hatte davon. Blöderweise kommen mir jetzt die Ostdeutschen in den Sinn mit den Bananen. Aber das sage ich jetzt nicht. Das ist taktlos. Und ich glaube, das findet er wahrscheinlich wirklich blöd. Dabei finde ich es nicht blöd. Nicht so blöd, jedenfalls. aber es gibt einen Zusammenhang mit den Bananen und den Synagogen. Mir hat neulich eine geschrieben, dass doch sehr vieles falsch ist an dem, was ich denke und tue. Aber es sei einfach schön, dass ich in Deutschland leben dürfte. Diesen Halbsatz habe ich mir dann abends noch mal aufgesagt. Der ist doch gut, oder? Ja, das ist auch gut. Wissen Sie, ich hatte es ja eher direkt mit den Verbrechern zu tun. Die hatten die Uniform gerade ausgezogen. Ich habe dann zur Erholung englische Bücher gelesen. Klare Verhältnisse. Auf der dritten Seite wird etwas gesagt gegen diese Nazis. Und nicht so dieses Knödeln hier. Ja, ich sage dazu Knödeln, wenn da Finger irgendwohin gelegt werden und es gibt niemals konkrete Verbrecher. Dabei saßen sie überall. Man konnte schließlich keinen Schritt tun. Nirgendwo, ohne auf sie zu treffen. Sie haben sich überall eingenistet und sich selber wieder eingesetzt. Und jetzt eben ihre Kinderchen, die kommen mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt. Es hat keinen Sinn, wenn Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ich beschäftige mich seit langem nicht mehr. Eben darum nicht. Da ist auch nichts zu klären. Es liegt alles auf der Hand. Sie sind von der Geschichte abgekommen. Ja, Sie haben recht. Wo war ich denn noch gleich? Und vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Es ist die Aufregung nicht wert. Es sind ziemlich klare Verhältnisse. Jedenfalls besteht meine Bekannte nun mitkommen und ihr genau zeigen, wo sie die Sache abgelegt haben. Erst machten sie noch Einwände, aber dann gingen sie schließlich doch. Und was glauben Sie, was herauskommt? Sie fahren und fahren und das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Es sind doch nur 300 Meter bis zur Synagoge und dem Granitstein. Da liegt es. Vor dem Denkmal des sowjetischen Soldaten. So ist das. Einmal Denkmal, immer Denkmal. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die russischen Soldaten. Nein, nein, das waren ja Befreier, nicht wahr? Aber jetzt brachten sie das Gesteck dahin, weil sie seit 20 Jahren da Gestecke hingebracht hatten, seit es den Laden gab. Und das mit der Synagoge hatten sie noch nie bemerkt. Ich meine, dass da überhaupt eine steht. Da waren sie eben vorbeigefahren und Gestecke hatte bis dahin keiner dafür gebraucht. Übrigens eine Unsitte, dass die jüdischen Leute in Israel nun auch mit den Blumen für Gräber anfangen. Eine Amerikanisierung der Welt ist das. Glaube ich nicht. Was glauben Sie nicht? Dass das aus Amerika da angeschwappt ist. Das ist eine europäische Angelegenheit. Bestimmt ein letzter Sieg der Jeckes. Ach, lassen Sie die armen Deutschen in diesem fürchterlichen Palästina. Die sind ja nun auch nicht für alles verantwortlich. Nicht dafür auch noch. Und wie ging die Sache mit dem Gesteck dann weiter? Ach so, ja. Meine Bekannte lässt also das Gesteck wieder bei dem Ehrenmal des sowjetischen Soldaten abtragen und bringt es zur kleinen Synagoge. Sie sind direkt vorgefahren und legten das Gesteck ab. Es hätte schlimmer kommen können. Wie? Na ja, wenn sie es von der neuen Wache hätte zurückholen müssen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Ein multifunktionales Gesteck. Aber ehrlich gesagt, wenn man was bei der neuen Wache niederlegt, kann man sich die ganzen anderen Gestecke sparen. Da hat man doch alles zusammen. Finden Sie nicht? Als ich vor einiger Zeit an dieser Stelle Halt machte, stand ein älteres Ehepaar vor der Gedenktafel. Sie sagte zu ihm, hör mal, das ist doch hübsch. Was denn, sagte er. Na, dass die hier so alle zusammen sind, die Zigeuner und die und so, sagte die ältere Ehefrau und dann deutete sie mit dem Schirm auf den eisernen Helm des deutschen Soldaten auf der Gedächtnisplatte. Und sicher hatte sie dann untergehakt und sie sind beide mit ruhigen Schritten gegangen. Man kann den Deutschen nicht alles vorwerfen. Da haben Sie auch recht. Ach ja, der Kantor beginnt übrigens in diesem Augenblick zu singen. Ja, das war diese Geschichte. Ich erzähle das nur, weil ich überhaupt gegen diese Gedenkszenarien bin, nicht? Das sehen wir ja, wie diese Blumenverkäuferin in Schwierigkeiten gekommen ist. Das war jedenfalls mein erstes und letztes Debüt als Zeitzeuge. Und jetzt? Sind Sie jetzt Jude geworden oder werden Sie... Wie kommen Sie darauf? Warum beschäftigt Sie das so? Ich möchte nicht sagen, dass Sie mir auf die Nerven gehen. Mich beschäftigt das nicht. Ich finde es irgendwie rührend, dass Sie sich da so bemühen. Was haben Sie davon? Wahrscheinlich nichts. Halten Sie die Feiertage ein? Waren Sie schon mal bei einem Seder? Ich wusste, dass Sie mir diese Frage stellen. Alle Juden stellen diese Fragen. Meinetwegen? Das stimmt nicht. Die Christen auch. Oder die Deutschen, wie Sie sagen. Sie haben Angst, es könnte sich jemand ins Judentum schleichen, nicht? Ist doch merkwürdig. Finden Sie nicht? Aber ich will Ihre Frage beantworten. Ich habe... Matzen schmecken auch nicht gut. Nach gar nichts. Oder? Sie stimmen mir zu. Vor vielen Jahren habe ich einmal ein Paket Matzen bei KDW gesehen. Da stand drauf, die ideale Unterbrechung beim Fernsehen. Es waren ganz kleine. Das fand ich unverschämt. Und bevor Sie mich weiterfragen, sage ich es Ihnen auch freiwillig und sofort. Ich habe keine Kinder und keinen Mohel gerufen. Ich war zweimal bei einer Bracha, sage ich Ihnen. Es zerreißt einem das Herz. Das Kindchen, der Segen, das Messer, Gebetsschal und dann fängt es an zu brüllen. Mein Gott, im 21. Jahrhundert. Was wollen Sie? Woanders geißeln sich die Menschen die nackte Haut und reißen sich die Knie blutig, rutschen viele Stunden steinerne Treppen entlang. So ist es nun mal. Sehr archaisch eben. Warum soll es bei den Juden anders sein? Warum soll es bei den Juden anders sein? Ja, wissen Sie, wenn ich einen Sohn bekommen hätte, wie schrecklich. Und haben Sie einen bekommen? Nein. Sehen Sie, das war die Lösung. Ja, das war die Lösung. Also haben Sie kein Problem. Jedenfalls damit nicht. Ich hatte eines damit, ein persönliches. Das verstehen Sie natürlich. Ich ging nicht mit schwimmen. Sagen Sie mal, war diese Hochzeitsgeschichte eigentlich schon zu Ende? Nein. Lerle also heiratet den schwulen Ari. Und ihr Papa ist zufrieden, kann man es ihm verdenken. Und ich gehe da und werfe Reiskörner und kenne die Geschichte. Und Hunderte stehen da und lassen das Brautpaar hochleben und sie kennen die Geschichte nicht. Im Bauch von Leale regt sich schon der kleine David. Und der kleine David ist eben das Kind von Leas wirklichem Freund, einem netten Menschen, der eben leider ein Goy ist. Später wird es dann mulmig, dem Ari, dass er Zeit seines Lebens für den kleinen David aufkommen soll und die Sache fliegt auf. Und der alte Papa verstößt seine Tochter auf viele Jahre, bis irgendwann hat der Sohn Bar Mitzwa und es geht wieder mit dem Opa. Leas goyische Freundin filmt die Bar Mitzwa und erzählt lebenslänglich darüber, wie sie bei einem Juden die Bar Mitzwa filmte, weil der sie selber nicht filmen kann. Geben Sie mir Unterricht in der deutsch-jüdischen Symbiose? Entschuldigung, ich habe nur die Geschichte mit Lea erzählt. Und ich kann auch anfügen, wenn Sie das beruhigt, ich habe keine Bat Mitzwa gehabt und meine Kinder auch nicht. Warum sagen Sie jetzt nichts? Denken Sie, ich mache das, damit Sie am Judentum vorbeikommen? Ich habe immer wieder diese Sache geübt und habe in der Synagoge gestanden, wenn die Tora vorbeikam auf den Schultern der Männer. Und ich konnte sie nicht küssen. Verstehen Sie das? Ich konnte nicht. Na ja, ich kann doch noch üben. Ich habe Zeit, oder? Sie können ruhig rauchen. Es macht mir nichts. Ich habe ja auch meine Zigarillos. Glauben Sie nur nicht, ich hätte ein Verfolgungsleiden. Nein, ich bin alt, das ist alles. Ich bin einfach alt. Mein Freund wollte mich besuchen kommen, damals. Ein wunderbarer Mensch. Er war in der Innenstadt, als Dresden bombardiert wurde, auf dem Weg zu mir. Ein wunderbarer Mensch. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wissen Sie, der hat mich immer unter seinem Namen schreiben lassen. Die ganze Zeit durch. Artikel für so ein Blättchen und so konnte ich mich über Wasser halten. So war es. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Jetzt sehen die Stuhlbesitzer so unwirklich aus. Der hat Schweiß auf der Stirn und die junge Frau einen Krümel am Mundwinkel. Die Bedienung ist unfreundlich wie immer und klappert mit einem Glas und einem Kännchen. Ob sich der Mann hierher verlaufen hat? Mit seinen gut geputzten Schuhen und dem rund glänzenden Gesicht? Oder glänzten die Schuhe? Mir ist schwindelig. Ich habe vorher gegessen. Ich habe extra vor diesem Gespräch gegessen. Das Mädchen hat eine Schleife im Haar. Ich liebte solche Schleifen. Ich konnte mich stundenlang mit Schleifen beschäftigen. Ich hätte keinen Magen David um den Hals tragen können. Auf keinen Fall den Stern. Aber die Schleife eben. Die Toilettentür sieht schal und krankenhausweiß aus. Schmuddelig ist es hier. Dabei hat das Café immer noch diesen Namen. Diesen Namen. Ich hatte keinen Anteil an diesem Namen. Ich kam aus einem Vakuum. Ich weiß nichts hinter mir. Ich rudere vor mir. Ich weiß von keinem Ort, an dem ich gewesen wäre, oder einem Platz, den ich gerne wieder besuchen würde, weil es dort angenehme Erinnerungen gäbe. Diese Familie war immer, wie soll ich dazu sagen, sie war unkonkret. Wie habe ich die Leute mit den konkreten Familien beneidet? Mit ihren Krächen zwischen Tante und Großtante oder dem Tratschen über jemanden, der zu einer familiären Angelegenheit wird und sich daneben benommen hat. Familien über dem Atlantik sind unkonkret. Sie sind gewissermaßen eine Briefmarke, oder? Nicht mehr und nicht weniger. Sie sind noch nicht mal ein Händedruck oder ein gesticktes Taschentuch. Sie sind ein Schatten von früher. Als ich begriff, was Shanghai ist, war es längst zu spät. Da waren sie alle schon alt, zu alt und auch schon gestorben. Wahrscheinlich war ich hart zu ihnen allen. Es war anstrengend, Luft zu holen im Vakuum. Niemand kann wissen, ob da Materie ist oder nichts, einfach nichts, nicht wahr? Wenn ich jetzt wiederkomme, wird er da sitzen, wie vorher, vermute ich. Er ist da. Weiß er, dass sein Haar an den Schläfen absteht? Absteht? Hat ihm das noch nie jemand gesagt? Ist es nicht verrückt, wie diesem Unjuden die jüdischen Haare abstehen? Es sieht aus, als trage er seit undenklichen Zeiten Pailles. Ich würde es ihm auch nicht sagen. Nie sage ich etwas zu alten Leuten. Ich habe diese merkwürdige Hingebung zu den alten Leuten. Ich liebe alte Leute. Nie sah ich alte Leute, bei uns war doch niemand alt, nur tot. Ich gebe Acht, dass ich niemandem auf den herunterhängenden Taschenbändel trete und den Tisch erreiche und nicht schwanke. Der Rauch dieser Zigaretten steht über mir unter der Decke. Ich gehe sorgfältig darunter geduckt, damit ich nicht stolpere. Ich kenne diesen alten Mann. Ich kenne ihn schon. Er weiß es und ich weiß es auch. Er spricht mit mir wie mit einer Tochter. Auf diese Weise suche ich mir langsam über die Jahre Mutter und Vater zusammen. Jetzt habe ich den Vater. Ich stimme übrigens nicht mit ihm überein. Er ist rechthaberisch, vielleicht ist er streitsüchtig und klug, zu klug, viel zu klug. Sie sind mir beide zu rational, zu vernünftig und zu politisch übrigens. Aber Sie habe ich eben gefunden. Und wie im richtigen Leben konnte ich nicht wählen, und so sind sie es nun mal. Und ich werde ihnen schreiben und sie versorgen. Wahrscheinlich übertreibe ich. Ich werde sie nicht versorgen. Ideell werden diese Dinge stattfinden. Sie kennen sich nicht. Natürlich kennen sie sich nicht. Sie kennen nur mich. Das reicht auch. Sie würden nicht miteinander zurechtkommen. Nun, wie ist Ihnen? Mögen Sie noch einen Tee? Ja. Ich komme zurück auf Ihre Frage. Welche Frage? Na, Ihre Frage, ob ich die Feiertage einhielte oder an einem Sedder teilgenommen hätte. Ah. Wissen Sie, es gab hier in der Nähe einen koscheren Laden. Ich glaube, es war der einzige in der Stadt. So genau weiß ich es gar nicht. Ich interessiere mich ja nicht für diese Dinge. Also, eines Tages gehe ich dahin. Was will er in einem koscheren Laden? Ich denke, er ist nicht... Und überhaupt nicht. Also, ich gehe da hin und will ein koscheres Huhn kaufen. Ich sage nichts. Ich sage überhaupt nichts. Ich werde jetzt finden, dass es ganz normal ist, dass jemand ein koscheres Huhn kaufen will. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, ein koscheres Huhn zu kaufen, außer in Syrien. Aber da ist es was anderes. Wer Verstand hat, kauft beim koscheren Schlachter. Da. Aber hier? Ich habe alle möglichen Bedürfnisse gehabt, nach Segen und Nichtsegen und allem. Aber ein rabbinisch reines Huhn wollte ich noch nie kaufen. Schon gar nicht in Deutschland. Also Sie verstehen mich. Ich will ein koscheres Huhn kaufen und betrete diesen Laden. Und es steht in dem Laden diese dicke Frau dahinter. Ich kenne diese Frau. Sie war immer ein bisschen schmuddelig. Sie konnte nicht richtig Deutsch. Und ich hatte eigentlich immer ein bisschen Angst vor ihr, weil ich nicht verstand, wie man sein muss, um solch einen Laden zu betreten. Als Mensch und Frau oder Kundin oder was, hätte ich nie solch einen Laden betreten. Aber als Jüdin betritt man diesen Laden, denn es gab keinen anderen. Sie beguckte mich misstrauisch, dachte ich jedenfalls. Und weil ich sowieso keine Kenntnisse hatte, machte ich auch alles falsch. Erinnerte mich an das Wort Matzes und konnte auf weitere Fragen, ob ich auch Mehl benötigen würde, keine Antwort geben. Ich fühlte mich da immer schlecht und unwissend, wie ein Eindringling. Aber immerhin, als ich diesen Laden betrat, war das schon weit in den 70ern. Da war die Atmosphäre bestimmt schon entspannter. Mr. Bo also wagte es, ein koscheres Huhn zu wollen. Ach, der Gute. Jetzt könnte ich ihn umarmen für dieses Geständnis. Ja, ich finde, es ist ein Geständnis. Oh, wie gut. Oh, wie heiß. Hühnersuppe, Hühnersuppe mit Reis. Hören Sie mir zu? Natürlich. Verstehen Sie? Ich gehe da hinein und sage, ich möchte ein Huhn kaufen. Es wird Sie ein Vermögen gekostet haben. Nein. Denn wissen Sie, was diese Dame zu mir sagt? Sie hat kein Huhn. Sie hat nur Hühner für Gemeindemitglieder. Und haben Sie denn mal inzwischen wieder versucht, eines zu kaufen? Nein, nie wieder. Soll das heißen, Sie haben bis heute kein koscheres Huhn bekommen? Ja, das soll es heißen. Und sehen Sie, ich lebe. Das freut mich jedenfalls. Was? Dass Sie leben. Danke. Und nun muss ich mich langsam verabschieden. Lassen Sie, ich zahle, natürlich. Auch wenn Sie die Broadway-Geschichte nicht zu Ende erzählt haben. Dafür erzähle ich Ihnen noch etwas, und das ist, ob Sie es glauben oder nicht, keine 3 Tage alt. Da ruft mich mein Bruder an aus Hamburg und sagt, dass da einer aufgetaucht ist, der stand vor Minnas Haus. Und der hat einen Zettel in der Hand, auf dem steht die Adresse und Minnas Namen. Und das ist es ja gewesen, es war ja Minnas Haus. Und der junge Mann spricht nur Spanisch, kein Wort Deutsch. Und ich warte jetzt und warte. Vielleicht ist das ja einer von den 6, der nach Lateinamerika gegangen ist. Und wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Und? Es geht gleich weiter, gleich. Ich zahle erst. Und vor dem Haus ist eben dieser Mann aufgetaucht. Und jetzt warte ich, dass jemand in sein Hotel geht. Sie müssen erst jemanden finden, der Spanisch spricht. Und ich warte, was der sagen wird. Wenn ich da wäre, würde ich in sein Gesicht schauen und gucken, ob er aussieht wie sein Vater. Dankeschön. Und was jetzt? Reisen Sie nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich sage Ihnen doch, ich muss warten, ob er noch im Hotel ist und Sie einen finden, der Spanisch spricht. Ich bin zu alt zum Reisen. Tja. Leben Sie wohl, meine Liebe. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wofür? Dass Sie sich mit einem alten Mann treffen? Nein, Sie müssen sich nicht bedanken. Leben Sie wohl. Er hat mir seine Familiengeschichte erzählt. Natürlich ist das seine Geschichte. Warum soll er sie sonst erzählen? Ach, Mr. Bo. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Dieser merkwürdige Sonnenschein auf der Straße. Ich muss mir doch noch was zu essen kaufen. Ich kippe um. Ich kaufe eine Bulette. Sie trieft zwischen den Fingern und Mundwinkeln. Und ich kann nichts anderes denken, als eine Bulette essen. Es wäre mir unangenehm, wenn er jetzt sehen würde, wie ich auf der Straße stehe und diese Bulette hineinstopfe. Ich meine, natürlich kann ich auf der Straße stehen und eine Bulette essen. Es ist unfein. Natürlich ist es unfein. Man kann es nicht wissen, ob man eine Familie hat oder nicht. Man kann es einfach nicht wissen. Und wenn einer so alt ist wie Mr. Bo und hat alles abgeschlossen, dann steht jemand mit einem Zettel in der Hand. Und das ganze Leben hat er auf diesen Zettel gewartet. Den Tag lang wird mir ihr Geruch zwischen den Fingern kleben. Aber ich muss essen. Ich muss jetzt unbedingt essen. Ich kann nicht warten, bis ich im Zug bin. Es muss jetzt sein. Jetzt ist doch ein Tropfen die Jacke heruntergelaufen. Ich habe ihm einen Kosenamen gegeben. Ich nenne ihn bei seinem Kosenamen. Ich meine, ich habe ihn doch wohl nicht wirklich. Wer kann das wissen? Er hatte Angst, dorthin zu reisen. Er hatte Angst, er würde das Gesicht seines Bruders sehen, in diesem jungen, fremden Gesicht, aus dem spanische Worte gesprochen werden. So wird es gewesen sein. 60 Jahre hat er sich damit gequält, dass er es ausgeschlagen hat, mit ihm nach England zu gehen, als es noch ging. 60 Jahre lang hat dieser eine Tag in seinem Kopf gewütet. als er sich umgedreht und ihn im Zorn stehen gelassen hatte. So wird es sicher gewesen sein. Er mag es nicht sagen, natürlich mag er es nicht sagen. Ich verstehe das. Ich werde mit ihm sprechen. Vorsichtig mit ihm sprechen. Von zu Hause aus. Ach, bevor ich es vergesse, Mr. Bo, haben Sie ihn getroffen? Wen? Den jungen, spanisch sprechenden Mann. Nein, natürlich nicht. Ich bin zu alt zum Reisen. Brauchen Sie keine Familie? Ivo, das ist Quatsch. Rührselige Erfindungen aus dem Protestantismus. Ich war dieser Bagage überdrüssig. Ich brauche meinen Hund. Sie haben einen Hund? Ja, why not? Natürlich, why not? Ihre Leute sind in der ganzen Welt verstreut, nicht wahr? Sofern sie nicht in Rauch aufgegangen sind, ja. Bin auch in der Welt verstreut. Glauben Sie mir nicht, ich habe gar keine Toten, so richtig persönlich. Bei mir haben alle überlebt, bestimmt haben alle überlebt. Sehen Sie ja, kommt einer und schickt nach 60 Jahren sein spanisch sprechendes Kind. Das ist mir immer peinlich, wenn ich das sagen muss. Es ist sozusagen unglaubwürdig. Ich bin gewissermaßen diskreditiert. Lassen wir das. Schon gar am Telefon. Hatten Sie Erfolg mit Ihrer Sache? Das kann ich noch nicht sagen. Die Dinge sind noch in der Schwebe. Nichts entschieden. Aber das war auch schon alles. Ich wollte sonst nichts. Kann der nicht ein bisschen schwach sein? Braucht er niemanden? Immerhin wollte er mich treffen. Er wollte es doch. Ich habe ihn jedenfalls gestört. Er hat mehr gesprochen, als er sprechen wollte. Er hat seine Familie gehabt, als er ein Kind war. Immerhin. Er will partout kein Opfer sein. Gratuliere, Mr. Bo. Tja, dann bitteschön. Dann erledige ich das für ihn. Das mache ich. Mit einer gewissen Leidenschaft sogar. Vielleicht hört er mich dann. Ich führe die Klage wieder ein. Irgendjemand muss das tun. Ich klage an seiner Stadt und weiß nicht, an wessen noch. Vielleicht hört mich der alte Mann dann. Oder sehen. Wenigstens sehen könnte er mich. Machen Sie es gut, Mr. Bo. Ich verreise für eine Zeit. Ich melde mich dann. Auf Wiederhören. Darf ich dich an deinem letzten Tag einladen? Vielleicht ein Bagel mit Lachs und Ei? Das ist eine gute Idee. Überhaupt war ich hier in diesem sagenhaften Laden noch nie. Alle sagen, er wäre der Beste in ganz New York. Oh, das stimmt. Manchmal kommen die Leute von weit her zum Frühstücken hierher. Eine wunderbare Auswahl, findest du nicht? Ich werde Bagel und Ei bestellen. Mrs.? I like to order Bagel with cream and an egg. Thank you. And coffee, please. Okay. And you, Mrs.? Oh, the same, please. Just a minute. Die haben ja wirklich fast alles, auch zum Verkauf, oder? Ja, du kannst ja auch Sachen mitnehmen. Meinst du, ich könnte ein Huhn mitnehmen? Das ist aber ein bisschen plötzlich. Müssen wir dann noch in den Supermarkt? Nein, nein. Ein Huhn von hier. Es muss ein koscheres Huhn sein. Ein Huhn von hier, verstehst du? Ich könnte beim Einsteigen sagen, das hier sind sehr wichtige Medikamente. Können Sie das bitte in Ihren Kühlbehälter legen? Das klappt doch immer, oder? Aber ein Huhn ist ein bisschen groß für sowas, nicht? Ich meine, ich fände es wirklich sehr gut, wenn ich hier ein Huhn... Es müsste ein besonders kleines Huhn sein, aber... Ich meine, warum sagst du der Crew nicht einfach, dass du ein koscheres Huhn mitnehmen musst? Meinst du wirklich, ich kann das sagen? Ich stelle mir das einigermaßen kompliziert vor. Aber vielleicht hätte ich Probleme. Nicht, dass sie dann auf eine Irre im Flugzeug keinen Wert mehr legen. Kann ich irgendjemandem erklären, dass ich ein Originalhuhn aus USA benötige? Du könntest natürlich keines ins Land bringen. Bestimmt nicht, aber raus. Warum soll das nicht gehen? Du kannst das beim Kellner gleich zum Mitnehmen mitbestellen. Wenn du... Sorry, ma'am. I cannot bring the egg you ordered. Where's the problem? I just can't see what kind of problem such an egg could make. I'm really so sorry. Today no eggs, no chicken. Was, was, was? Was hat er gesagt? Sorry, ma'am. The chicken died. There aren't... Das Huhn ist tot. Ein Huhn für Mr. Bo. Hörspiel von Esther Dischereit. Mit Gudrun Gabriel und Rudolf Wessely. Sowie Sona McDonald und Sven Zorring. Musik Max Nagel. Ton und Technik Ulrich Speicher, Annette Mattheis und Helga Ruben. Regieassistenz Michael Bachmann. Regie Beatrix Ackers. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 2001.